durch die Straßen, yeah. Creepe durch die Straßen, yeah. Creepe durch die Straßen, creepe, yeah. Yo, ich creepe durch die Straßen, zwinge dich, deine Backup einzublasen. Punk, ich steche dich ab mit nem rostigen Nagel, vergrabe deinen Körper dann in meinem Garten. Mois, schau, die Kette macht Bling und die Gun macht Pow. Schotze, go, ich date deine Frau, wir befinden uns allein in nem dunklen Raum. Yeah, ich stecke den Pin in den Bauch, ich hab mich gewehrt, doch sie meint, dass sie's braucht. Ja, sie greift wie verrückt nach meinem Schlauch, ich fühl mich wie ein Schimmel, denn sie reitet auf mir drauf. Yeah, yeah, ich bin krank, ich höre Stimmen in meinem Kopf, die mir sagen, ich bin Gott. Ich lauf nachts durch meinen Block und suche mir wacke MCs, denen ich erzähle, dass ich in meinem Keller ein Aufnahmestudio befindet, wo man übergeile Mucke produzieren kann, und ich kille sie dann, Punk. Mutter, wie kann sie dich besser warmen, denn mein Blei ist leider kalt. Deutscher Rap bedeutet schwul, doch mein Rap steht für Gewalt, yeah. Es ist sonnig, doch ich geh nicht raus, ich bin nachtaktiv wie eine Fledermaus. Du willst rappen, du Idiot, doch ich muss es erst erlauben. Keiner deiner Freunde konnte sich gegen mich behaupten. Das Mic ist deine Waffe, deine Wörter Munition. Bist du schwul, du Missgeburt, eine Kugel, du bist tot. Skelette sieren die Wände, tote Rapper baumeln von meiner Decke. Ich komm in deine Stadt, platziere dort Autobomben. Bitch, ich mache jetzt Action, renn besser weg, doch entkommen kannst du nicht. Ich werde dich finden mit dem Werbeblick, UZI mit dem Extendo-Clip. Mich hat der Teufel persönlich geschickt, hau.